Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 22 Uhr mit Max Lehrer. Die Ministerpräsidenten der Länder haben ihre Sonderkonferenz auf dem niederrheinischen Schloss Krickenbeck mit einer Analyse des Arbeitsmarktes eröffnet. Die Länderchefs wehren sich dagegen, dass der Bund seinen Haushalt zulasten der Länder sanieren will. Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf legte seinen Kollegen ein konkretes Konzept vor. Morgen stehen die Themen komplexe Finanzbeziehungen von Bund und Ländern sowie die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme auf der Tagesordnung. Der Brand einer S-Bahn in einer Tunnelröhre unter der Münchner Innenstadt hat am Abend mindestens 4 Verletzte gefordert. Der Verkehr auf der Stammstrecke aller Münchner S-Bahn-Linien kam für Stunden völlig zum Erliegen. Mit einem Großeinsatz sorgten Feuerwehr und Rettungsdienste dafür, dass Fahrgäste unversehrt ins Freie gebracht wurden. Mit Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen haben die Gewerkschaften heute Front gegen die Bonner Sparpolitik gemacht. An den Aktionen in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 50.000 Menschen. Die Proteste waren der Auftakt einer Kampagne, mit der in den kommenden Monaten zunehmend Druck auf Bundesregierung und Arbeitgeber ausgeübt werden soll. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 6,6 Millionen Straftaten verübt. Das sind 130.000 Fälle mehr als im Vorjahr. Das geht aus der Kriminalstatistik 1995 hervor, die Innenminister Kanter heute vorgelegt hat. Immer mehr Kinder und Jugendliche werden kriminell und landen bei der Polizei. Eine Entwicklung, die Bundesinnenminister Kanter natürlich mit großer Sorge betrachtet. Und eine der Hauptursachen für den Anstieg der allgemeinen Verbrechensrate um 130.000 Fälle in Deutschland im vergangenen Jahr. Vor allem bei Delikten wie Laden- und Taschendiebstahl war eine Zunahme zu verzeichnen. Ebenso beim illegalen Rauschgiftkonsum. Hier nahm besonders der Missbrauch von synthetischen Drogen wie Ecstasy zu. Aus Bonn, Silke Trösch. Die Polizei hat begonnen, die Greenpeace-Pogade vor dem stillgelegten Atomkraftwerk Würgassen in Ostwestfalen aufzuheben. Einige Mitglieder der Umweltschutzorganisation haben sich angekettet. Mit dem Protest sollte der Transport der dort lagernden hochradioaktiven Kernbrennstäbe in die Wiederaufbereitungsanlage La Hague verhindert werden. Würgassen war 1995 wegen erheblicher Risse im Kernmantel stillgelegt worden. Die Grünen im Stuttgarter Landtag fordern einen besseren Schutz vor sexuellen Belästigungen an Hochschulen. Die bisher bekannt gewordenen Fälle in Hohenheim und Konstanz seien nur die Spitze des Eisbergs, hieß es. Das gehe aus einem Bericht der Landesregierung hervor. Vorfälle gab es nach der Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums auch an den Universitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen sowie an der Staatlichen Hochschule für Musik in Drossingen. In einem Fall laufe ein Strafverfahren, auch seien beispielsweise Vorgesetztenfunktionen entzogen und Versetzungen vorgenommen worden, so das Ministerium. Die grünen Abgeordnete Bender rechnet mit einer immensen Dunkelziffer bei den sexuellen Belästigungen. Sie verlangte Richtlinien für einen besseren Schutz und klar erkennbare Sanktionen für die Täter. Ottmar Degen, Radio Regenbogen, Stuttgart. Der Sport von heute. Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga. Der FSV Zwickau besiegte Hertha BSC Berlin 3:1. Arminia Bielefeld erzielte ebenfalls ein 3:1 gegen den Chemnitzer FC. Der VfL Bochum und VfL Wolfsburg trennten sich 0:0 unentschieden. Und Hannover 96 schlug die SG Wattenscheid 3:0. Steffi Graf hat ihre Teilnahme an den German Open in Berlin abgesagt. Sie brauche eine Pause, erklärte die Weltranglistin erste wenige Minuten nach ihrer Viertelfinalniederlage beim Tennisturnier in Rom. Sie war überraschend in 3 Sätzen an der Schweizerin Martina Hingis gescheitert. Der Russe Jewgeni Kafelnikow hat bei den German Open die spanische Sandplatzdominanz gebrochen. Kafelnikow setzte sich überraschend mit 6:2 und 7:6 gegen den zweifachen French Open-Sieger Sergi Bruguera aus Spanien durch. Der Russe spielt morgen im Semifinale gegen den Spanier Roberto Carretero. Die Zeit 22 Uhr und gleich 4 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice mit 3 Meldungen. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Heidelberg und Dossenheim. Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Ferner A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Heimsheim und Dreieck Leonberg. Baustelle 2 Kilometer Stau. Und A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad. Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo Nachtschwärmer! Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin! Auf die Plätze, jetzt geht's los! Yeah. Du darfst den Countdown machen hier. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, El, war das alles? War das alles? Los jetzt, mach Musik. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. 22.11 am Freitagabend und hier geht's wieder turbomäßig ins Wochenende. Hallo Nachtschwärmer! Ich habe wieder jede Menge neue Songs dabei, die Top 100, die Dancecharts und jede Stunde ein Gewinnspiel. Und es wäre ja alles nochmal so schön, Nachtschwärmer, wenn da nicht noch eine Family wäre. Ihr kennt sie? Hallo Kelly, Blondie. Kelly 2000, wie sieht's aus? Und wenn hier irgendein Hintern geküsst werden muss, ist es meiner. Das machen wir heute, Kelly. Und dann wäre noch mein Freund und Damenschuhverkäufer. Elle, aber heute wirst du dich ein bisschen zurückhalten, ne? Sonst muss ich dir ernsthaft drohen. Drohung schüchtern mich nicht ein, ich bin verheiratet. Aber wenn trotzdem was neben rausgeht, Elle, dann bist du dran. Ach, red keinen Scheiß, da passiert schon nichts. Jetzt kommt die große Aufholjagd auf Robert Miles. Das ist die Gruppe Nit Repeat mit Memories. above all kind. Sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly last forever in my mind. Als ich die zum ersten Mal hörte, Nachtschwärmer, habe ich mir in den Ohren geschlagen. Das ist die neue R&B. Super! Und so geht's los! Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Und zwar morgen Samstag, 11. Mai. Zum einen Neuried-Altenheim, Festhalle, das ist bei Offenburg. Und zum anderen Oberbergen, Vogtsburg-Oberbergen im Kaiserstuhl. Und im Elsass in Hatzmatt. Eine Woche später, heute in einer Woche, am 17. Walddorf Altensteig im Festzelt und am 18. Horb die Hohenberghalle und Trochtelfingern. Die Eberhard von Werdenberghalle. Here we go, on the road again. The Mobile Roadshow. Are you ready? Ready? wir doch mal ehrlich. Wenn es uns Frauen nicht gäbe, hätten die Männer doch gar keinen Vatertag. Und was tun sie? Sie feiern diesen Tag ohne uns. Typisch Mann. Aber dieses Jahr wird mein Mann mit mir und einem badischen, verführerischen Chardonnay feiern. Denn irgendwann muss er doch mal Vater werden. Leben kann so schön sein. José Carreras, Simply the Best. Die neue CD mit den schönsten Liedern, Opernarien und Musical-Songs. Die Welterfolge einer großen Karriere. Simply the Best. Der beste Carreras. Auf Philips Classics. Meine Mami hat mir erzählt, dass Papi sie das erste Mal in einem Golf geküsst hat. Ich mag den Golf. Und auch das ist zum Verlieben. Der Golf ist ab sofort mehr wert. Schon mit 44 kW, 60 PS, hat er jetzt serienmäßig Servolenkung und Fünfgang-Schaltgetriebe. Und mit dem Trendline-Paket bietet er noch mehr Extras. Schon ab 24.680 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk zuzüglich Überführungskosten. Mehr Golf, mehr Wert. Ab sofort bei Ihrem Volkswagen-Partner. Ihre Fenster könnten mal wieder geputzt werden. Und Sie haben keine Lust. Oh Gott, ist das dunkel bei euch. Mach doch mal die Jalousien hoch. Welche Jalousien? Sie können sich damit abfinden. Aua! Sie können dem Nachbarjungen einen Ball schenken. Oh, ich kann wieder sehen. Oder jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Gelbe Seiten machen das Leben leichter. Der kleine Spezi ist ein Original. Neulich sitze ich in der Kneipe und denke, mich laus der Affe. Da besteht einer. Ein Spezi, bitte. Und bekommt irgend so ein Cola-Mix. Na, ich hol den Wirt. Hey, ist was? Guter Mann, nur das Original heißt Spezi und nur Spezi ist Spitze. Warum nicht gleich so? Ich weiß ja. Spezi ist Spitze, trinkt das Original. Es ist unglaublich klein. Es ist wahnsinnig grün. Es sieht verboten aus. Und es ist ständig sauer. Und genau so heißt es. Brr. Neu. Brr. Der Saure. Saure Früchte mit Wodka. Nach Gebrauch? Schütteln. Motor an Karosserie. Motor an Karosserie. Was ist denn da los? Wieso halten wir hier? Mir ist da hinten einer reingefahren. Oh, tut das weh. Nur hab dich bloß nicht so. Motor an Lenkung? Ja, Motor. Ab zum Karosseriefachbetrieb. Unfallschäden lässt man vom Karosseriefachbetrieb beseitigen. Denn der Karosseriefachbetrieb repariert markenunabhängig jedes Auto in optimaler Qualität. Zum angemessenen Preis. Garantie für Qualität und Leistung. Oh. Hallo Katerchen, was schnurrst du denn so zufrieden? Ich hab jede Menge Mäuse kassiert. Jede Menge Mäuse gibt es jetzt, wenn Sie eine neue Philips Power Kombi RC448 oder DC722 mit RDS kaufen. Ihr altes Autoradio wird für gutes Geld in Zahlung genommen. Fragen Sie Ihren Händler nach Philips Car Systems. Wahnsinn! Philips Car Systems. Let's make things better. Captain, ich glaube, eben ist die rechte Tragfläche abgebrochen. Das könnte ein böses Omen sein, oder? Captain, um Himmels Willen, jetzt haben wir auch die linke Tragfläche verloren. Keine Angst, wir haben noch eine Chance. Sagen Sie, dass die Odessi soll Red Bull servieren. Was, ausgerechnet jetzt? Natürlich. Red Bull verlässt Flügel. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke. 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Hannelore, schmeiß die Ockel an. Freunde Knows, auch ganz neu. Hallo, dass Sie dazugeschaltet haben, hier ist Radio Ringbung. Und hier geht's volle Kanne ins Wochenende. Schule. Tagträumen. Neugierde. Tatendrang. Zoff zu Hause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten rund. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Jawohl, mein Schatz. Sie hat gesagt, es müsste sein. Meine Hose. Oh, ich bin so aufgeregt. Denn jeder hat eine Fledermaus im Haus. Fledermaus im Haus. Fledermaus. Life is life. Uhr, Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad. Baustelle 1 Kilometer stockender Verkehr. Die 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box Banking und der Badischen Baden-Württemberg. Blue Box Banking. Jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mama Mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Oh, Lasagne. Charlie. Und was haben wir mal kurz noch halb? Unser Gewinnspiel. Kann. Hey Leute, macht die Leitung frei. Ja. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Power Play. Wir suchen 5 Interpreter. Los geht's. Und die Telefonnummer 0138 8000. Übrigens, die Faxnummer, die dürfte ja bekannt sein. Die ist aber nicht fürs Gewinnspiel, nur für Grüße und so. Die Faxnummer 0621 3375 266. Die Faxnummer 0621 3375 266.

Wer schon 5 zusammen hat, ruft an 0138000 und wir wieder probieren, bitte. Aber ganz nebenbei dürfen wir die unsere Blondes natürlich nicht vergessen. Auf keinen Fall. Das machen wir jetzt während dem Gewinnspiel. Und zwar, die Blondine sagt, Mutti, sie beschwert sich bei der Mutter, Mutti, schon wieder Linsen. Jeden Tag bekomme ich Linsen. Sei still, schimpft die Mutter. Erstens fährst du morgens ins Zeltlager und zweitens sind das Antibabypillen. Schön, wenn wir das bis erreichen. Ruf mich bitte an! Wird da einer umgebracht? Total verrückt. Powerpack bei bin ich gespannt. Ich habe in der Leitung den Stefan aus Schwetzingen. Stefan, grüß dich. Hallo. Stefan, bist du dran? Ja, bist du da? Hallo. Er hört mich nicht. Ich probiere es mal jetzt. Jetzt, hörst du mich jetzt? Hallo. Er hört mich nicht. Moment mal kurz. Thank you. habe mal die Technik überprüft, aber es müsste gehen. Hörst du mich jetzt, Stefan? Hallo. Nein, er hört mich nicht. Ich weiß nicht, was da ist. Ist alles unendlich. Ich werde ihn per Telefon abfragen, weil das weiß ja nochmal jeder und immer nach der Technik gucken. Ne? L, was hast du wieder gemacht hier? Ist alles unendlich. Und doch ist alles unendlich. Und doch ist alles unendlich. Und doch ist alles unendlich. Mehr Action, mehr Power. Hier geht's ins Wochenende. Ganz neuer Song, das ist eine Gruppe aus der Schweiz, Beat Society, Feel the Beat heißt die. So, hier sind etwa 200 Regler, jetzt habe ich einen davon erwischt. Das muss das gewesen sein. Ach, Moment. Stefan, habe ich jetzt Glück? Ja. So, Stefan, fünf in der Breiten. Love Message. Ja. Captain Hollywood. Ja. Robert Miles. Ja. Culture Beat. Genau. Und EAZYE. Absolut spitze. Super. Initial. Eins, zwei, links oder drei. Good time. Katastrophen, volle Bulle, irre Späße. Einfach super. Good time. Hey, ho, oh, hallo Freunde. Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Es wird Zeit, dass euch der Wahnsinn packt. Drei, zwei, eins, los geht's. Und gleich in der nächsten Stunde natürlich aufs nächste Gewinnspiel. Wow. Hey. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Am Abend, Radio, am Samstag, Radio Regenbogen, Partyline. Die besten Partys, die lustigsten Spiele und die heißeste Musik. Autsch! Last-Minute-Grüße und Spaß ohne Ende. Jeden Samstag von 19 bis 24 Uhr mit Mike Diehl. Radio Regenbogen, Partyline. Fertig zum Manöver? Uwe, Sie übernehmen die Artillerie, Czerny, die Infanterie und Kratochwil. Sie sind das feindliche Flugzeug. Aber Herr Unteroffizier, ich bin ja gar kein Flieger. Ich habe ja nicht einmal einen Pilotenschein. Was, Kratochwil? Befehlsverweigerung? Wenn ich sag, Sie fliegen, dann fliegen Sie. Zum Befehl, Herr Unteroffizier. Also, warum nicht gleich so? Und jetzt ab in die Kantine, Red Bull fassen. Ah, Red Bull? Ich verstehe, Herr Unteroffizier. Na, endlich, Kratochwil. Und, Parole? Wenn du gehorsamst, Red Bull verleiht Flügel. Jawohl. Am Mittag, Radio, am Samstag, Radio Casino. Ziehen Sie den Moderator über den Tisch beim Duell. Lassen Sie die Kugel rollen beim Roulette. Zocken Sie ab beim Spielspiel. Spielspaß ohne Ende. Und für alle, die Konzerttickets anbieten oder haben möchten, gibt's den Ticketservice. Let's have fun. Jeden Samstag von 12 bis 15 Uhr. Radio Regenbogen. Casino. Präsentiert von der Spielbank Bad Dürkheim. Flügel! Aufgemerkt, Sportsfreunde! Nein, nicht umschalten! Okay, roll the drum! Der Bandi-Kampf ruft! Los! Was ist denn? Brothers and sisters! What's going on? El Bandi is in the house! No problem! New! Get the Na, da wird wieder einer auf Freestyle gemacht. Auch ganz neu. Und einen noch neu an. Jetzt kann man gleich wieder volle Stunde, dann gibt es Aktuelles und anschließend bin ich dann gleich wieder da. Und in der nächsten Stunde wird zum Beispiel mein Freund und Schuhverkäufer, mit dem werde ich mich mal befassen. Ne? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Vor allem Legende, Al, ne? Warte, Peck, es kommt noch was. Ach, Al, das sagst du mir jetzt schon seit Jahren. Al, das war's, ne? Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier. Nachts ist der Himmel meist wolkenverhangen. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 3 Grad ab. Im Tagesverlauf Aufheiterungen mit etwas Sonne möglich. Höchstwerte im Feldberggebiet nahe 0. Im Schwarzwald bei mittleren Lagen 4 bis 9. Im Rheintal bei starker Bewölkung. 12 Grad bei Sonne, allerdings 18 Grad. Die weiteren Aussichten wolkig mit einzelnen Schauern. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Ein S-Bahn-Brand in einer Tunnelröhre unter der Münchner Innenstadt hat am Abend mindestens 10 Verletzte gefordert. Der Verkehr auf der Stammstrecke aller Münchner S-Bahn-Linien kam für Stunden völlig zum Erliegen. In der bayerischen Landeshauptstadt kam es zu einem Verkehrschaos. Mit einem Großeinsatz sorgten Feuerwehr und Rettungsdienste dafür, dass Fahrgäste unversehrt ins Freie gebracht wurden. Frankreichs Staatspräsident Chirac hat am Abend Bundeskanzler Kohl über die bevorstehende französische Militärreform unterrichtet. Wie im Anschluss an das Treffen mitgeteilt wurde, erörterten Kohl und Chirac eingehend Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Von der geplanten Reduzierung der französischen Armee sind auch mehrere gemeinsame Rüstungsprojekte betroffen. Dabei geht es unter anderem um einen gemeinsamen Kampfhubschrauber und ein neues Transportflugzeug. Die Ministerpräsidenten der Länder haben ihre Sonderkonferenz auf dem niederrheinischen Schloss Krickenbeck mit einer Analyse des Arbeitsmarktes eröffnet. Die Länderchefs wehren sich dagegen, dass der Bund seinen Haushalt zulasten der Länder sanieren will. Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf legte seinen Kollegen ein konkretes Konzept vor. Morgen stehen die Themenkomplexe Finanzbeziehungen von Bund und Ländern sowie die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme auf der Tagesordnung. Mit Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen haben die Gewerkschaften heute Front gegen die Bonner Sparpolitik gemacht. An den Aktionen in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 50.000 Menschen. Die Proteste waren der Auftakt einer Kampagne, mit der in den kommenden Monaten zunehmend Druck auf Bundesregierung und Arbeitgeber ausgeübt werden soll. Bei einem Flugzeugunglück im Nordwesten von Mexiko sind 16 Menschen ums Leben gekommen. 2 Insassen wurden verletzt. Das Flugzeug vom Typ Twin Otter stürzte kurz vor der Landung in der Ortschaft Oates im Gebirge Sierra Madre aus ungeklärter Ursache ab. Das Badenwerk in Karlsruhe muss den eingespeisten Strom eines privaten Wasserkraftwerkes vergüten. Das hat das Landgericht Karlsruhe entschieden. Das Badenwerk hatte sich bislang geweigert, den Alternativstrom in voller Höhe zu bezahlen. Vertrat das Landgericht Karlsruhe noch vor einigen Monaten die Auffassung, dass die Vergütung verfassungswidrig sei, so hat es seine Position jetzt grundlegend geändert. Es teilt nun die Auffassung des Wasserkraftwerkes, dass die Vergütung nicht gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit oder den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Die Ziele des Klimaschutzes seien von großer und die finanzielle Belastung des Badenwerkes nur von geringer Bedeutung, sodass keine Grundrechtsverletzungen vorliegen, so das Landgericht weiter. Jörg Reitmeier, Radio Regenbogen, Karlsruhe. Der Sport von heute. Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga. Der FSV Zwickau besiegte Hertha BSC Berlin 3:1. Arminia Bielefeld erzielte ebenfalls ein 3:1 gegen den Chemnitzer FC. Der VfL Bochum und VfL Wolfsburg trennten sich 0:0 unentschieden. Und Hannover 96 schlug die SG Wattenscheid 3:0. Steffi Graf ist beim Tennisturnier in Rom überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste aus Brühl verlor gegen Martina Hingis aus der Schweiz mit 6:2, 2:6 und 3:6. Boris Becker hat erneut den Deutschen Tennisbund unter Beschuss genommen. Nach seinem Aus bei den German Open in Hamburg kritisierte er den Zeitpunkt des Turniers. Der Hamburger Rotenbaum brauche kein Dach für 15 Millionen Mark, sondern einen anderen Termin. Das Geld sollte ansonsten besser in die Jugendarbeit gesteckt werden. Die Zeit 23 Uhr und 3,5 Minuten. Radio Regenbogenverkehrsservice mit einer Meldung. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad Baustelle 1 Kilometer stockender Verkehr. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer! Sperrt ganz schnell eure Muttis ein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, von wem ich rede, ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lasst doch alles stehen und gehen, mach dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt, Charlie ist jetzt dran. Charlie. Nachschwimmer, mein Freund ist sauer, weil er nicht in den Nachrichten kam. Na, El, das ist seriöse Geschichte, da kannst du nicht drin kommen in den Nachrichten, oder? Nein, nicht die Nachrichten, Schuhnachrichten. Oh. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. So, so. Ja. Und das Tittenmagazin. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? In the midnight hour. Little dancer came dancing to my door. with you, babe. 8,000 miles with you. I dried your tears of pain 1,000,000 times for you. I'd sell my soul for you, babe. For money to burn. Schon mal, ihr habt den längst erkannt, eh? Scooter, seine ganz neue. More. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Kelly, hallo Blondie. Hallo Leute. Hallo. Kelly 2000, Rüssi. Kelly, dein Bruder, der hat ja immer noch keine Freundin. Was machen wir da? Ja, und er stinkt. Was denn? Wie denn? Naja, das ist nicht fair. Er verwest. Wieso? Aber er ist halt über das Verfallsdatum hinaus. Welle Wahnsinn, das winkt sogar das Frühstücksei, da tut selbst das Büro. Halber war unser nächstes Gewinnspiel Nachtschwärme. Und heute verlosen wir wieder 3 Blue Books Banking Timer. Und hier ist die neue Dune, die aktuelle. Let's go hand in hand, here we go. Absolut spitze, ja? Geil. 1, 2, 3. Ganz neu, Edison Whistle. Hoho! Party time!